Kundgabe 5681. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.05.1953. Die Liebe ist das Höchste. Die Liebe ist das Höchste. Was seid ihr ohne Liebe? Kraftlose, verhärtete Geschöpfe, die mich nicht erkennen, für die ich nicht existiere. Weil sie meine Liebekraft nicht spüren, die sie nur dann berühren kann, wenn sie selbst zur Liebe geworden sind. Es ist die Liebe der Schlüssel zur Seligkeit. Denn Seligkeit ist Freiheit, Licht und Kraft. Seligkeit ist Zusammenschluss mit mir, der nur durch die Liebe stattfinden kann. Also kann kein Wesen selig werden, wenn es nicht die Liebe in sich zur Entfaltung bringt. Und es muss jedes Wesen selig sein, das zur Liebe geworden ist. Darum ist alles andere wertlos, was ihr auch zu besitzen glaubet. Seien es außergewöhnliche Fähigkeiten, die ihr auf Erden als Mensch verzeichnen könnet, oder seien es irdische Schätze. Alles ist wertlos, so ihr nicht die Liebe habt. Denn jenes alles vergeht. Die Liebe aber bleibt als Eigentliches eurer Seele bestehen und folget euch nach in die Ewigkeit. Wie arm sind daher die Menschen auf Erden zu nennen, wenngleich sie irdisch im Ansehen stehen und viele Güter zu eigen haben. Wie arm sind sie, wenn sie ohne Liebe sind. Es mangelt ihnen an Erkenntnis ihres eigenen Seins und ihrer Aufgabe, wie auch der Erkenntnis meiner selbst. Sie stehen fernab von mir und auch von der Wahrheit. Ihr Leben ist nur ein Trugbild ihrer Sinne, das aufhört zu sein mit dem Moment des Todes. Die Liebe ist das Höchste, und so ihr die Liebe nicht habt, seid ihr tote Formen ohne Geist und ohne Leben. Denn die Liebe ist das Göttliche, das euch zu Göttern formet. Die Liebe ist mein Anteil, die euch mit mir eins werden lässet. Die Liebe ist das eigentliche Leben, ein Zustand von Licht und Kraft und Freiheit, den ihr euch also selbst schaffet, so ihr uneigennützig liebetätig seid. Dann werdet ihr wissend sein, ihr werdet im rechten Erkennen stehen. Alles werdet ihr durchschauen können, nichts wird euch verborgen bleiben. Ihr stehet im Licht, so ihr in der Liebe lebt. Ihr werdet aber auch krafterfüllt sein, denn die Liebe ist Kraft. Sie ist die Ursubstanz meiner selbst, der ich auch der Kraftquell bin von Ewigkeit. Ihr werdet also alles zu leisten fähig sein, so ihr durch Liebe wirken von meiner Kraft durchströmt, nun auch mit meiner Kraft schaffen und wirken könnet, die unbeschränkt euch zufließt, und ihr darum auch alles ausführen könnet nach eurem Willen. Kraftvoll werdet ihr sein, ungehindert werdet ihr tätig sein können, denn die Liebekraft kennt keine Einschränkung, weil der göttliche Kraftquell niemals versiegt und dem Menschen, der in der Liebe lebt, immer zur Verfügung steht. Und alles werdet ihr ausführen können in vollster Freiheit, weil die Liebe jede Fessel löset. So wie ihr liebetätig seid, habt ihr euch befreit aus der Fessel eures Gegners. Und der Zusammenschluss mit mir beschränket nicht eure Freiheit oder euren Willen. Nur gleichet ihr von selbst euren Willen dem meinen an. Ihr gehet in meinen Willen ein und wirket also in Freiheit des Willens und doch in vollster Übereinstimmung mit dem meinen, was euch überaus beglückt und stets mehr mit Liebe erfüllt. Die Liebe ist das Höchste, und wer sich zur Liebe gestaltet hat, der hat wahrlich die höchste Seligkeit gefunden und meine Liebe sich errungen, die er nimmermehr verlieren wird. Denn wer sich einmal durch die Liebe zusammengeschlossen hat mit mir, den lasse ich ewig nimmer. Er ist mein geworden und wird es bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.